Ja, und irgendwie bleiben wir jetzt im Kontext. Wir haben ja eben über Selbstoptimierung und ja, eine vollkommene ja, Verwertung des Selbst gesprochen. Und in einem ähnlichen Kontext ist, glaube ich, auch der sogenannte Marburger Bildungsaufruf zu lesen, der gestern hier in Marburg feierlich verabschiedet wurde und über den wir kurz gleich sprechen wollen. Und bevor wir das tun können, dachten wir, weil ihr ihn bestimmt zwar alle gelesen habt, aber um ihn nochmal in Erinnerung zu rufen, lese ich ihn kurz vor und dann reden wir kurz drüber und ja, los geht's. Demokratisierung statt Ökonomisierung. Wir brauchen eine neue Entwicklungsrichtung für unser Bildungswesen. Seit Jahren greift die Dominanz ökonomischer Interessen auf Bereiche über, in denen das Wohl von Menschen Priorität haben sollte. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist dies bereits sehr deutlich geworden. Auch in der Bildung geht es bei den aktuellen Schulreformen vorrangig um betriebswirtschaftliche Effizienz, Konkurrenz und Verwertbarkeit. Den Preis zahlen unsere Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern, unsere Lehrkräfte und Schulen. Den Preis zahlen wir alle. Erstens. Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen Zeit für ihre persönliche Entwicklung, anstatt durch die Schule gehetzt zu werden. Sie brauchen Zeit für spielerisches Erproben und kreatives Gestalten, für gründliches Nachdenken und kritisches Prüfen sowie für die Entwicklung von Urteilsfähigkeit. Zeitraub durch Schulzeitverkürzung und eine von Testeritis beherrschte Lernatmosphäre behindern Bildung. Gegen die Acht und schulischen Dauerstress, für Entschleunigung beim Lernen und ausreichende Entwicklungszeit für alle. Zweitens. Unsere Lehrkräfte haben laut Verfassung des Landes Hessen, Artikel 56-4, einen Bildungs- und Erziehungsauftrag wahrzunehmen, demzufolge Bildung mehr darstellt als die Summe messbarer Lernergebnisse. Bildung darf nicht reduziert werden auf ein effizienzorientiertes Fitmachen für den Markt. Die derzeitige Schulpolitik verengt Bildung auf die Vermittlung instrumenteller Fähigkeiten oder auch sogenannter Kompetenzen. Wenn jedoch Unterricht so ausgerichtet und immer stärker durch ein Teaching-to-Test bestimmt wird, bleibt Bildung in ihrer ethischen und emanzipatorischen Funktion auf der Strecke. Lehrkräften kommt im Bildungsprozess eine zentrale Rolle zu. Sie brauchen pädagogische Freiheit und mehr Mitbestimmungsrechte. Gegen Bildungsstandards und Kompetenzorientierung, für eine umfassende Bildung für alle. Drittens. Unsere Schulen müssen für einen gelingenden Unterricht menschenfreundliche Lernbedingungen bieten können. Dazu gehören unter anderem eine umfassende Versorgung mit professionellem Personal, also Lehrkräften, Sozialarbeitern, Mediatoren und Psychologen, eine angemessene räumliche und materielle Ausstattung und Planungssicherheit. All dies muss Sache des Staates bleiben. Wenn die Regeln der Ökonomie die pädagogischen Prozesse bestimmen, werden Schulen zu Dienstleistungsunternehmen degradiert, die zum Beispiel als selbstständige Schulen um Kunden, also Eltern und Schülern, wetteifern, anstatt junge Menschen zu gemeinsamer Selbsterziehung und selbstständigem Denken und Handeln zu befähigen. Wo es um Bildung und Persönlichkeitsentwicklung geht, darf nicht ökonomische Zweckrationalität bestimmend sein. Gegen Standortkonkurrenz und Privatisierung, für die Stärkung demokratischer Rechte in den Schulen für alle. Viertens. Unsere Gesellschaft braucht anstatt angepasster Selbstoptimierer Persönlichkeiten, die beurteilen können, worauf es wirklich ankommt. Wir brauchen Menschen mit Zivilcourage und Empathie, mit Fähigkeit zu Solidarität und Verantwortungsbewusstsein für das Allgemeinwohl. Schule ist kein Wirtschaftsunternehmen. Kinder und Jugendliche sind kein Humankapital. Wir fordern deshalb eine Bildung, die nicht dem Markt, sondern der Demokratie verpflichtet ist. Eine bessere Schule ist möglich. Ja, die Erstunterzeichnerin werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich schätze, also gestern wurde es wie gesagt vorgestellt, ein paar von denen waren dort und auch jemand von uns hat sich diese Vorstellung angeschaut. Ja, genau. Also der Bildungsaufruf wurde somit offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt gestern. Das Ganze wurde eingebettet in einen Vortrag von Frau Professor Dr. Ursula Frost von der Universität Köln, die eigentlich einen sehr ausführlichen Vortrag zu dem Titel Bildung ist auch Widerstand hielt. Ich persönlich finde, dass es etwas widersprüchlich ist, dass einerseits hier gefordert wird, es wird von der Landesregierung gefordert. Dieser Aufruf soll viele Unterschriften zusammenbekommen bis zum 22. September, wo auch die Landtagswahl ansteht. Ja, und ich sehe da einen gewissen Widerspruch, dass einerseits von der Landesregierung gefordert wird und andererseits gesagt wird, dass Bildung auch Widerstand ist. Denn aus meiner Sicht sind Unterschriften keine Form des Widerstands, sondern eher ein Appell an die Regierung, doch etwas zu verändern. Und ich bin da eher skeptisch und denke nicht, dass durch diese Form Veränderung wirklich bewirkt wird, sondern eher durch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und deswegen hatte ich mir eigentlich eher auch gehofft, dass es, dass der Aufruf vielleicht eher Raum schafft, also dass das die GEW, die das ja auch maßgeblich vorangetrieben hat, eine Struktur zur Verfügung stellt eher oder Strukturen schafft, wo ein gesellschaftlicher Diskurs möglich ist, wo die Gesellschaft gestärkt wird, wo auch der Ohnmacht entgegengewirkt wird, die viele Menschen verspüren gegenüber diesen Symptomen, die hier angesprochen werden in dem Aufruf. Ja, in der Hinsicht kommt mir der Aufruf etwas zu kurz. Inhaltlich bin ich aber doch überrascht, wie radikal doch die Kritikpunkte und wie deutlich sie auch benannt werden. Das finde ich wiederum positiv. Ja. Heißt das also, nach dem gestrigen Treffen gibt es keine Folgetreffen, in denen eine andere Art von Widerstand ja, geplant wird oder diskutiert wird jenseits der Unterschriftenaktion? Nein, das wurde leider nicht besprochen. Der Sinn der Sache ist, erstmal so viele Unterschriften wie möglich zu bekommen und der Aufruf wird entsprechend allen Mitgliedern der GEW zugeschickt per Post und die Hoffnung ist, dass dann in den Lehrerzimmern dieser heiter diskutiert wird und dadurch ein Diskurs angeregt wird in einer Auseinandersetzung. Aber ich finde, da kann man ruhig noch mehr machen, um diesen Diskurs entsprechend zu befördern. Ja, was mir auch noch ein bisschen, ja, was ich ein bisschen schade finde, ein Aspekt, den man hätte noch ruhig mit einbringen können, ist ja, also es werden ja deutlich schon Symptome des vorherrschenden Wirtschaftssystems hier eingebracht, unter anderem auch der Verweis auf Humankapital und die Verwertung von Kompetenzen und so weiter und so fort, die ja auch berechtigterweise kritisiert werden. Aber diese Symptome des Wirtschaftssystems sind ja nur nicht beschränkt auf Hessen und auch nicht beschränkt auf Deutschland, sondern sind ja schon globale Sachen. Schließlich entfaltet ja auch das Wirtschaftssystem auf globaler Ebene die Zwänge. Und deswegen hätte ich gerne auch in dem Zusammenhang einen Verweis gesehen, wo Menschen, die diesen Aufruf unterschreiben, zum Beispiel sich solidarisch erklären mit Menschen weltweit, die ebenfalls mit gleichen Symptomen zu kämpfen haben. Das fehlt mir ja auch. Und somit hätte man auch subtil eine Antikapitalismuskritik mit drin gehabt. Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo so ein Scheinradikalismus eigentlich in diesem Aufruf steckt, dass natürlich da viele krasse Probleme angesprochen werden, aber das Wort Kapitalismus halt schlicht und einfach nicht auftaucht. Und das wirkt für mich so ein bisschen wie so, dass die soziale Marktwirtschaft, die wir früher hatten, die müssen wir wieder haben, so. Und ja, das ist dieses Zurück zum Früher, zur sozialen Marktwirtschaft, zu den goldenen 60ern nach dem Krieg, als wir alle Arbeit hatten, weil wir das aufgebaut haben, so als ob das ein Normalzustand wäre. Und also dieser kapitalistische Normalzustand, den wir in Deutschland als soziale Marktwirtschaft verehren, der taucht da für mich indirekt wieder auf. Ja. Trotz alledem, finde ich, wirkt dieser Aufruf, wenn man ihn liest, doch sehr fortschrittlich. Mhm. Also, und ja. Genau. Diese gewisse Naivität, finde ich, drückt sich aber auch aus in diesem rhetorischen Mittel, dessen sie sich hier bedienen, nämlich jeden Absatz mit unser zu beginnen. Ne? Unsere Kinder, unsere Lehrkräfte, unsere Schulen und unsere Gesellschaft. Obwohl es eigentlich einen klaren Interessenskonflikt gibt zwischen dem vorherrschenden Wirtschaftssystem, zwischen dem vorherrschenden Bildungssystem und den vorherrschenden Strukturen an der Schule, aber trotzdem werden sie bezeichnet als unsere. Also es ist nicht meine Schule, es sind nicht meine Schulen, es ist auch nicht meine Universität, weil ich sie selber nicht verwalte. Und solange ich hier nicht auch die Schule verwalte und nicht die Universität, ist es nicht meins. Und das finde ich schade, dass das dann so vermischt wird. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und aus aktuellem Anlass haben wir noch ein anderes Thema, was wir jetzt noch schnell. Weiter geht's.